tristes aus, dass du für mich gesungen beim letzten Klang, war mir nach dir so wahr. Das Lied ist aus, die Melodie verklungen, nicht blieb von der Musik zurück, ein Echo nur von Liebe. Die Rosen, die ich dir gebracht, sind jetzt ein welker Blumenstrauß. Das Lied ist aus. Frag nicht, warum ich gehe, frag nicht, warum. Was immer auch geschehe, frag nicht warum. Ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb. Das Schönste im Leben wollt ich dir geben. Frag nicht, was mich das eine, frag nicht warum. Frag nicht, warum ich weine. Frag nicht, warum. Wir gehen auseinander. Morgen küsst ich